Wann die Menschen zu sticken begannen, kann man nicht sicher sagen. Erste Teile von Stickereien wurden ungefähr 4 Jahrhunderte vor Christus gefunden. Gut erhaltene Funde gibt es von den Kopten. Das sind die christlichen Nachfahren der Ägypter. In Europa zählt der Teppich von Bayeux zu den wichtigsten Funden aus dem 11. Jahrhundert. Im Mittelalter wurde vor allem für die Kirche gestickt. Auch heute noch kannst du Altarkleider, geistliche Gewänder oder Stickteppiche in Kirchen und Klöstern finden. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde auf Leinen und Wolle gestickt. Das Sticken wurde zur Kunst der wohlhabenden Bevölkerung. Sie hatten bestickte Wandbehänge, Decken, Kissen und Möbelüberzüge. Es gibt verschiedene Arten von Stickereien. Bei der Weißstickerei wird meist mit einem weißen Faden auf einem cremefarbenen oder weißen Stoff gestickt. Die Buntstickerei verwendet viele verschiedene Farben. Im 19. Jahrhundert wurde das Sticken zum Beruf. Es entstanden auch erste Maschinen, die den Menschen die Arbeit erleichterten. Dadurch wurde die Stickerei auch in der Wirtschaft wichtig. Vor allem die Schweiz war sehr erfolgreich damit.